sein. Ich will nicht bescheiden, beliebt und betrogen sein. Ich bin nicht das Eigentum von dir, denn ich gehöre nur mir. Ich möchte vom Drahtseil herabsehen auf diese Welt. Ich möchte aufs Eis gehen und selbst sehen, wie lang's mich hält. Was geht es dich an, was ich riskier? Ich gehöre nur mir. Willst du mich belehren, dann zwingst du mich bloß zu fliehen vor der lästigen Pflicht. Willst du mich bekehren, dann reiß ich mich los und flieg wie ein Vogel ins Licht. Und will ich die Sterne, dann finde ich selbst dorthin. Ich wachse und lerne und bleibe doch wie ich bin. Ich wehr mich, bevor ich mich verliere. Belastet sein, vom Saum bis zum Kragen, von Blicken betastet sein. Ich flieh, wenn ich fremde Augen spür, denn ich gehöre nur mir. Und willst du mich finden, dann halt mich nicht fest. Ich geh meine Freiheit nicht her. Und willst du mich binden, verlass ich dein Nest und tauch wie ein Fisch.